بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد liebe Schwestern, heute machen wir ein weiteres Thema und zwar das Berühren der Geschlechtsteile. Bricht das das Wudu bei der Frau oder nicht, wenn sie ihre Geschlechtsteile berührt? Und dazu gibt, bezüglich gibt es zwei Hadithe. Der erste Hadith sagt der Prophet Sallam, wer sein Glied anfasst, der muss Wudu machen, und wer sein Geschlechtsteil, also wenn eine Frau ihr Geschlechtsteil anfasst, muss Wudu machen. Und der andere Hadith ist, wenn eine Frau ihr Geschlechtsteil anfasst, sollte sie Wudu machen. Und beide Hadithe, sagt der Sheikh, sie sind nicht hundertprozentig authentisch. Bezüglich dessen gibt es viele Meinungen, auch bezogen auf das Glied vom Mann oder Geschlechtsteil vom Mann und Geschlechtsteil von der Frau. Nun, die beste authentischste Aussage ist eben, dass das ledigliche Berühren des Geschlechtsteils, ob jetzt mit etwas dazwischen oder direktes Berühren, und das Ganze ohne Lust, bricht nicht das Wudu. Aber passiert das Ganze mit Lust, bricht es das Wudu. Und es gibt da viele Meinungen darüber, also die Schafiiten und die Hanbeliten sagen, es bricht das Wudu, und die Hanifiten und die Malikiten sagen, es bricht nicht das Wudu, also das einfach anfassen. Und das Richtige ist eben, dass es das Wudu nicht bricht, weil es keinen authentischen Beweis dazu gibt. Und genauso erwähnt der Sheikh hier auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass wenn die Frau das Geschlechtsteil des Mannes anfasst, bricht es ihr Wudu auch nicht. Und wenn sie das Geschlechtsteil ihrer Kinder anfasst, zum Beispiel bei Kindern, wenn man sie sauber macht oder so, bricht es das Wudu nicht, weil es keinen Beweis dafür gibt. Oder wenn die Frau ihr Gesäß anfasst, dann bricht es ebenso wenig das Wudu. Das sind die Sachen bezüglich Anfassen der Geschlechtsteile von sich selbst oder vom Mann oder von ihren Kindern. All das bricht nicht das Wudu. Nur wenn sie es mit Lust anfasst, ihr eigenes Geschlechtsteil mit Lust anfasst, dann bricht das Wudu. Das ist die beste Meinung. Wallahu alam. Bis zum nächsten Mal. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.